der Woche nach Schichtschluss, da macht er nicht viel. Mal Bier und Fernsehen, Krimi und Länderspiel. Kein Kräfteverschleiß, fährt im leeren Lauf. Erst Freitag nach Schichtschluss, dreht er auf. Wegduschen erstmal den verdammten Gestank. Dann den karierten an, braun, Jacke halblank. Binder um, farbig und breit, aber damit auch Schluss. So ein bisschen auf Sweet, aber acht, wenn's sein muss. Sehr guter Typ, sagt er vom Spiegel und bläst den Rauch durch die Nase, verspricht sich ganz fest. Irgendwas mach ich mal, irgendwann, und dann komm ich ganz groß raus. Im Big Apple sagt einer, soll ein paar neue sein. Die muss er mal ansehen, geht er mal rein. Und wenn er so dasteht, sich so ein bisschen bewegt, dann guckt man schon rüber. Und wenn er dann loslegt, naja, er hat's eben und kennt auch sein Ziel. Und um eins ziehen sie los, die neue Quatsch bisschen viel. Aber im Wagen, im Stadtwald, da legt sich das dann, Knopfdruck und Liegesitz und Radio an. Und nachher beim Rauchen und so gegen vier, da spricht er von sich und da sagt er ihr, irgendwas mach ich mal, irgendwann, und dann komm ich ganz groß raus. Samstag und Sonntag fährt er mit ihr im Coupé und einer ganzen Clique raus an See. Sein Bruder ist anders, so ein stiller Typ, geht seit 2 Jahren mit einer, weil die haben zu Hause einen Betrieb. Macht Abendschule auf Ingenieur für die. Überm Bett hat er ein Foto von Kennedy. Mann, sagt er manchmal, was willst du denn noch? Mach doch mal fest, sie bei mir, da läuft es doch. Na schön, aber darauf steht er nun mal nicht. Und er meint was ganz anders, wenn im Traum manchmal spricht. Irgendwas mach ich mal, irgendwann, und dann komm ich ganz groß raus. Das große Kotzen, Montag früh, um Block herum, und schon riecht er die große, verdammte, verfluchte, die Ernährerin, Fresserin, Söhne und Kompanie. Abdrehen möchte er bloß, weg hier und schnell. Draußen am See wird es jetzt langsam hell. Aber irgendwie weiß er auch, stimmt da was nicht? Die quasseln schon wieder von Feierschicht. Manchmal, da denkt er so nach, aber viel fällt ihm nicht ein. Und er drückt seine Karte und er möchte ganz laut schreien. Irgendwas mach ich mal, irgendwann, und dann komm ich ganz groß raus. Wann endlich sagt er mal, ich werde jeden Tag verkauft. Jeden Tag verkauft.